Schwester blickte auf. Er war höchlichst erstaunt. In der Tat, an der Wand, wo sonst ein Bücherregal stand, befanden sich einige 30 rechteckige Rahmen. Aber die Bilder darin waren lebendig. Junge Leute zwischen 16 und 19 Jahren streckten sich da in bequemer Haltung, jeder auf einem Lehnsessel. Und wahrhaftig, das waren ja seine Primaner, wenn auch in ungewohnten Anzügen. Das war sein Primus, dessen glattgeschorener Kopf kaum hinter seiner Zeitung hervorguckte, und der Meier rauchte sogar gemütlich seine Zigarre, andere kauten an ihrem Frühstück. »Ich möchte wahrhaftig glauben, dort meine Schüler zu sehen«, sagte Frister. »Sehr interessant, wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Sollte ich etwa wirklich ein Jahrhundert Urlaub gehabt haben? Nehmen Sie das einmal an, Herr Kollege, und sprechen Sie zu mir, als schrieben wir heute tatsächlich das Jahr 1999. Ich aber hätte momentan mein Gedächtnis verloren.« »Sehr gern, Herr Naturrat, wenn Ihnen das Spaß macht. Diese jungen Leute bilden allerdings die Oberprima des 211. Fernlehrgymnasiums. Sie befinden sich nämlich in Wirklichkeit nicht etwa in einem Klassenzimmer, sondern die meisten von ihnen sitzen in ihren eigenen Wohnungen, gerade so wie sie selbst. Nur wo die Eltern nicht die Mittel haben, den gesamten Fernlehrapparat im Hause unterzubringen, begeben sich die Schüler zu den dazu eigens eingerichteten öffentlichen Fernlehrstellen. Die jungen Leute wohnen, wie Sie wissen, an den verschiedensten Stellen unseres Vaterlands, denn der Fernlehrverkehr lässt sich bis auf 1000 Kilometer und mehr ausdehnen.« »Ich weiß wirklich gar nichts, Herr Kollege. Sprechen Sie nur weiter. Während meines Urlaubs muss die Technik großartige Fortschritte gemacht haben. Und das will ich meinen. Nicht nur der Fernsprecher, sondern auch der Fernseher sind so vervollkommnet worden, dass man mit den Worten des Redenden zugleich seine Gestalt, seine Bewegungen, jede seiner Gebärden aufs Deutlichste wahrnehmen kann. Nun ist es natürlich nicht mehr nötig, dass man die weiten Schulwege zurücklegt. Lehrer und Schüler können hübsch zu Hause bleiben.« »Sehr erfreulich«, murmelte Pfister. »Aber die persönliche Anregung...« »Fehlt nicht. So wie Sie die Schüler erblicken, so sehen diese den Lehrer nur in einem bedeutend größeren Rahmen, sozusagen in Überlebensgröße, vor sich. Dagegen können die Schüler sich untereinander nicht sehen, sondern nur hören, aber was sie reden, das hören sie dann auch alles. Sie brauchen nur auf die Taste dort vorne zu drücken, so sind sie angeschlossen und der Unterricht kann beginnen.« »Ich verstehe. Wie viele Störungen sind damit ausgeschlossen? Aber ist es denn so eilig? Hören Sie, Kollege, die Einrichtung muss doch denen ein gutes Stück Geld gekostet haben.« »Was tut das? Seitdem die unermesslichen Goldfelder auf Neuguinea und die Petroleumquellen in Deutsch-China entdeckt sind, haben wir so viel Geld, dass man es schließlich zu gar nichts Besserem als zu Bildungszwecken zu verwenden weiß.« »Ei, ei, was habe ich denn da jetzt für ein Gehalt?« »Aber Sie wissen doch, als Naturrat 50.000 Mark.« »Doch zur Sache. Natürlich hat die Schulhygiene nicht geringere Fortschritte gemacht. Die Überbildungsfrage ist erledigt. Die Sessel, auf denen die Schüler ruhen, sind in sinnvollster Weise mit selbsttätigen Messapparaten versehen, die das Körpergewicht, den Pulsschlag, Druck und Menge der Ausatmung, den Verbrauch von Gehirnenergie anzeigen. Sobald die Gehirnenergie in dem statthaften Maß aufgezehrt ist, lässt der Psychograph die dadurch eintretende Ermüdung erkennen, die Verbindung zwischen Schüler und Lehrer wird automatisch unterbrochen und der betreffende Schüler damit vom weiteren Unterricht dispensiert. Sobald ein Drittel der Klasse auf diese Weise abgeschnappt ist, haben sie die Stunde zu schließen.« »Sehr gut, scheint mir. Indessen, wenn ich selbst ein wenig müde bin, wie zum Beispiel heute. Aber bei dem Gehalt...« »Doch auch dafür ist gesorgt. Wenn Sie jetzt anfangen wollen, so legen Sie gefälligst erst diese gestempelte Gehirnschutzbinde an. Sie werden dadurch vor der Gefahr bewahrt, in der Schule mehr Gehirnkraft zu verschwenden, als der Fähigkeit der Schüler und ihrer eigenen Gehaltsstufe entspricht. Und nun drücken Sie, hören Sie, es klingelt. Jetzt erscheint Ihr Bild auch den Schülern und Sie können mit ihnen sprechen.« »Aber was denn, ich bin ja nicht vorbereitet«, flüstert Frister leise zu Woltheim. »Und das wird sich schon finden«, erwidert dieser ebenso. »Sie als erfahrener Lehrer, lassen Sie nur die Schüler reden. An jedem Rahmen steht ein Name. Ihr Vortrag steckt hier im Phonographen. Sie brauchen bloß zu drücken.« Was Sie soeben hörten, war ein Auszug aus einer Erzählung eines Autors namens Kurt Laßwitz. Der Titel der Erzählung ist Die Fernschule. Der Text stammt aus dem Jahr 1902. Kurt Laßwitz, Gymnasiallehrer in Gotha, gilt als der Vater der deutschen Science Fiction. Und nicht ganz ironiefrei, nicht ganz humorlos schildert er hier aus dem Jahr 1902 heraus, wie er sich die Schule der Zukunft vorstellt. Was hat das mit E-Learning, was hat das mit unserer Vorstellung von E-Learning zu tun? Darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Mein Name ist Uwe Klemm, ich bin Lehrer für Deutsch und Englisch an einem Jenenser Gymnasium, unterrichte seit einigen Jahren mit E-Learning-Tools, beginnt mit Wiki, Blogs und inzwischen seit längerem auch mit Moodle. Wir betreiben über das lokale Medienzentrum eine zentrale Instanz, eine zentrale Moodle-Instanz für die Schulen unseres Einzugsgebietes. Und aus den Erfahrungen, positiven wie negativen, der letzten Jahre heraus möchte ich mich mit einigen Thesen auseinandersetzen, die mit der Spezifik von schulischem E-Learning bzw. Blended Learning zu tun haben. Die erste These schließt sich unmittelbar an den kleinen Auszug aus der Laßwitzschen Kurzgeschichte an. In der Geschichte von Laßwitz sehen wir E-Learning, das wäre der moderne Begriff, in einer Fernschule, in der Laßwitzschen Diktion, in einer Form, die wir heute als Distance Learning bezeichnen würden, also Lehrer bzw. das Lehrmaterial und der Schüler sind räumlich voneinander getrennt und bearbeiten dieses Material. Das ist unausgesprochen auch heute noch häufig das Verständnis, wenn wir von E-Learning sprechen. Es ist leicht einsichtig, dass das nicht der schulischen Realität entspricht. Da, wo das E-Learning-Sequenzen in einer universitären oder in einem universitären Umfeld oder im Umfeld betrieblicher Weiterbildung eingesetzt werden, ist diese Situation natürlich häufig vorzufinden. Aber auch da spricht man inzwischen im Konsens über Blended Learning, also über die enge Verzahnung von Präsenzlehre und E-Learning-Sequenzen. Auch wenn das selbst in der universitären Ausbildung und in der innerbetrieblichen Weiterbildung inzwischen Konsens ist, stellt sich die Situation in der Schule dennoch anders dar. Nach meiner Meinung sind E-Learning-Sequenzen und Sequenzen der Präsenzlehre in der Schule deutlich enger miteinander verzahnt als in anderen Kontexten. Die Normsituation ist häufig die, dass E-Learning-Tools, zum Beispiel eben Moodle oder Wiki oder wie auch immer, in der Schule im ganz normalen Präsenzunterricht angewandt werden. Wir haben also die für viele andere E-Learning-Praktiker paradox anmutende Situation, dass wir unsere Schüler in einem Raum im Computerlabor, wie auch immer, versammelt haben und zur normalen Unterrichtszeit bestimmte Stoffe, bestimmte Sequenzen mit diesen Tools abarbeiten, der Lehrer aber zugegen ist. Das mutet, wie gesagt, E-Learning-Praktikern aus anderen Kontexten häufig etwas paradox an, spiegelt aber die schulische Realität recht gut wider. Die Gestaltung von E-Learning-Sequenzen hat dem Rechnung zu tragen. Zum einen sind geeignete, ich sag mal, Sollbruchstellen oder Leerstellen vorzusehen, die das Eingreifen des Lehrers ermöglichen oder voraussetzen. Zum anderen wird in der Mehrzahl der Fälle eine E-Learning-Sequenz, reden wir zum Beispiel über Moodle-Kurse, im schulischen Kontext nie eine Standalone-Lösung sein. Sie wird also immer ausgesprochen oder unausgesprochen die Interaktion der Lerner und des Lehrers im ganz normalen Kontaktunterricht voraussetzen. Dieses Zusammenspiel, diese außerordentlich enge Verzahnung von E-Learning-Sequenzen und herkömmlichen Unterrichtssequenzen, zum Teil sogar in derselben Unterrichtsstunde, ist bislang didaktisch selten beschrieben. Sie ist weitgehend unreflektiert. Meiner Meinung nach ist man derzeit immer noch in einem Stadium, diesbezüglich Erfahrung zu sammeln, und erst allmählich gelangt man zu einer Reflexion auf dieser Ebene. Dennoch ist es genau das, was schulisches E-Learning, Blended Learning, ausmacht. Damit einhergeht, das wäre die zweite These, eine Rollenveränderung sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern. Bleiben wir zunächst bei den Schülern. Es sind Veränderungen zu beobachten bei Schülern, die mit klug eingesetzten E-Learning-Sequenzen arbeiten, die in Richtung eines eher selbstorganisierten, eines selbstständigeren Lernens gehen. Der unmittelbare, sofortige Auslöser dafür ist natürlich zunächst der Zwang zu einem eigenen Zeitmanagement. Der große Vorteil von E-Learning-Sequenzen ist, dass für bestimmte Zeiträume Schüler geschützt arbeiten können und ein eigenes Zeitmanagement anwenden müssen und können. Das muss natürlich erlernt werden, das ist nicht ganz unproblematisch. Aber der langsamere Schüler hat genauso wie der sehr leistungsstarke Schüler die Chance, Aufgaben oder bestimmte Sequenzen in dem eigenen, dem Schüler angemessenen Tempo zu absolvieren. Das ist natürlich unterrichtsorganisatorisch etwas schwierig zu handhaben, aber mit E-Learning-Sequenzen doch deutlich leichter zu handhaben als in traditionellen didaktischen Settings. Die Veränderung der Lehrerrolle ist für die unterrichtenden Kollegen und Kolleginnen in der Regel außerordentlich angenehme Erfahrung. Es ist tatsächlich so, dass, so wie in anderen Kontexten häufig postuliert, der Lehrer hier zumindest zeitweise in die Rolle des Mentors schlüpft, in einem gut vorbereiteten, gut eingebetteten E-Learning-Teil wird der Lehrer zum Berater. Er kommt also auf Anfrage zu den Schülern, kann natürlich auch selbstständig zu den schwächeren, stärkeren Schülern gehen, hat Zeit, sich mit dem einzelnen Schüler und seiner spezifischen Situation auseinanderzusetzen, wird gezielt um Hilfe gefragt und kann sehr, sehr viel individueller als in anderen Kontexten arbeiten. Natürlich um den Preis, dass die von den Schülern angefertigten Arbeiten, dass die Ergebnisse der Schüler dann im Nachwaschgang korrigiert werden müssen und Feedback erstellt werden muss. Das ist sicherlich nicht ganz unaufwendig. Trotzdem ist diese Veränderung der Lehrerrolle wünschenswert und sehr, sehr angenehm und ich meine auch sehr, auf längere Sicht sehr effektiv. Natürlich ist es denkbar, dass auch in einem schulischen Kontext Kursinhalte, Sequenzen in einem eher traditionellen E-Learning-Kontext eingesetzt werden, also für die häusliche Arbeit. Allerdings wird noch in absehbarer Zeit eine grundsätzliche Auseinandersetzung stattfinden müssen. Kann ich meinem Kurs, kann ich meiner Klasse tatsächlich unangreifbar ans Herz legen, zum Beispiel eine Sequenz innerhalb eines Moodle-Kurses von zu Hause aus zu erledigen. Das setzt natürlich voraus, dass die Schüler angemessenen Zugang zum Internet haben, setzt in der Regel voraus, dass sie über eine Flatrate verfügen, auch die technischen Voraussetzungen. Solange das nicht gewährleistet und der Fall ist, würde ich mich als Lehrer natürlich der Gefahr elterlicher Kritik, in dem Falle dann zum Teil durchaus berechtigte elterliche Kritik, auseinandersetzen. Zum anderen provoziert man natürlich dadurch auch gelegentliche Auseinandersetzungen, wenn ein Schüler eine ungeliebte Aufgabe zu erledigen hat am nächsten Tag, dann mit der Ausrede kommt, dass Internetzugang gestört gewesen sei oder dergleichen mehr. Das ist sicherlich eine Geschichte, die mit den Klassen und Kursen sauber ausdiskutiert werden muss, wo gegebenenfalls auch die Schule zu einer einheitlichen Position kommen sollte. Eine andere anderes Setting, das denkbar ist, wäre, dass zum Beispiel Zeiten der Abwesenheit eines Lehrers den Schülern die Möglichkeit eingeräumt wird, die Inhalte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auf einer Lernplattform zu erledigen. Und den Schülern wird dann freigestellt, ob sie das am schulischen Computerlabor, in der Bibliothek, in der Medienecke oder aber von zu Hause aus erledigen. Die einzige Prämisse, die dann steht, ist, dass die Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sind. Eine andere These, die ich aufstellen möchte, ist, dass aufgrund der eben beschriebenen Besonderheiten, organisatorischen Besonderheiten des Einsatzes von Blended Learning Sequenzen in der Schule besondere Anforderungen an Content stehen. Ein Standalone, in sich geschlossener E-Learning-Kurs zu welchem Thema auch immer für die Schule wird sehr, sehr wenig Sinn machen. Wir vergeben uns die Chancen des unmittelbaren Eingreifens des Lehrers. Wir brauchen also sozusagen zwei Schnittstellen, zwei didaktische Schnittstellen. Die eine wäre die, möchte ich, innere Schnittstelle, die andere die äußere nennen. Die äußere würde beschreiben, wie eine solche Sequenz sich von Anfang und Ende her in eine Unterrichtssequenz einbindet. Das kann man noch relativ gut beschreiben. Die innere didaktische Schnittstelle wäre, welche Leerstellen, welche Bruchstellen sehe ich innerhalb des Kurses vor, um unmittelbares Eingreifen des Lehrers zu gewährleisten. Das ist meiner Meinung nach wenig reflektiert. Dort ist man tatsächlich, wie eben schon gesagt, in dem Stadium, in dem noch Erfahrungen gesammelt werden. Was heißt das in Konsequenz bei Content-Erstellung? Wenn Kurse oder Sequenzen, größere Sequenzen erstellt werden, ist es sicherlich günstig, Leerstellen zu lassen und diese Leerstellen zu beschreiben. Da, wo erfahrungsgemäß ein Unterrichtsgespräch, ein normales Unterrichtsgespräch, eine normale herkömmliche Schüler-Lehrer-Interaktion sehr viel effektiver ist als eine aufgeschlüsselte Sequenz innerhalb von Moodle, wäre es natürlich nicht sonderlich klug, auf das technische Werkzeug auszuweichen, sondern dort kann eine Leerstelle vorgesehen werden für das Unterrichtsgespräch zum Beispiel. Ein Beispiel wären die fortgeschrittenen Tools, die Moodle ja zur Verfügung stellt. Denken wir etwa an Workshop oder Lektion. Das, was Lektionen kann, nämlich zu bestimmten Zeitpunkten eine Art Bestandserfassung zu machen und davon abhängig dann einen weiteren Lernweg vorzuschlagen, ist sicherlich eine sehr elegante Möglichkeit, eine sehr elegante technische Möglichkeit, aber denselben Effekt kann ich in einem normalen Unterrichtssetting sehr viel unaufwendiger, sehr viel direkter umsetzen, sodass die Notwendigkeit für den Einsatz dieses Tools in schulischen Kontexten eher selten eine Rolle spielen wird. Ein zweiter Ansatz, um dem Rechnung zu tragen, wäre eine Modularisierung von Kursinhalten. Ich stelle also eher kleinere, kombinierbare Lernobjekte zur Verfügung als in sich geschlossene, stringent aufeinander aufbauende Kursinhalte. Das trifft dann natürlich auch für den Export und Import zu. Es wäre zu denken an entsprechende Repositorien oder ab Moodle 2.0 an die heiß ersehnte Hub-Funktionalität. Wenn ich die beiden zuletzt erwähnten Punkte zusammenfasse, kann man eigentlich füglich sagen, dass Moodle-Sequenzen im Unterricht die Rolle einer modernen, auf einer technischen Basis beruhenden Form von zum Beispiel von Freiarbeit oder Wochenplanarbeit einnehmen können. Sie können damit einen erheblichen Beitrag zur Binnendifferenzierung leisten, immer unter der Voraussetzung, dass sowohl die Inhalte als auch die unterrichtsorganisatorische Einbindung klug gewählt ist. An diesem Punkt noch einige Überlegungen zur unterrichtsorganisatorischen Einbindung. In einem normalen, sehr herkömmlichen unterrichtsorganisatorischen Setting ist es sehr, sehr schwierig, effektiv mit Blended Learning Szenarien zu arbeiten. Die 45-Minuten-Grenze erweist sich dabei als außerordentlich hinderlich. Das hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz wäre, dass man natürlich zumal beim Einstieg in die Materie gut beraten ist, in Kurse oder Klassen oder unterrichtsorganisatorische Zusammenhänge E-Learning-Sequenzen einzubauen, in denen ohnehin Doppelstunden, Blockunterricht oder Projektzeiträume vorgesehen sind. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass eine verstärkte Durchsetzung solcher E-Learning-Sequenzen, solcher E-Learning-Zugriffe eine Art Initialzündung, eine Art Katalysator sein können, um Veränderungen, auch anderweitig gewünschte Veränderungen in Unterrichtszusammenhänge zu bringen. Wenn erlebt wird, dass solche Unterrichtszugriffe effektiv sind, dass sie einen guten Beitrag zur Binnendifferenzierung leisten können, dann ist natürlich die Motivation höher, unterrichtsorganisatorische Veränderungen in Richtung größere Sequenzen, größere Zusammenhänge, Blockunterricht und dergleichen mehr vorzunehmen. Und gleichzeitig kann das auch eine Initialzündung sein, durch den produzierten Bedarf, durch den sich so etablierenden Bedarf an Technik auch eine angemessene technische Ausstattung der Schulen herzustellen. Abschließend möchte ich gerne auf Praxisbeispiele verweisen. Das, was jetzt eher reflektierend, theoretisch geäußert wurde, ist beispielgebend eingeflossen in Kurse, die ich für das LPM Saarland erstelle. Und da gibt es ein Modell, das ich außerordentlich interessant finde. Jürgen Wagner vom LPM, für den dieser Gastbeitrag hier geschrieben wird, hat dafür gesorgt, dass Autoren angesprochen werden und im Rahmen eines Werksvertrages zu definierten Rahmenbedingungen Moodle-Kurse für das Saarland erstellen. Diese Kurse werden dann unter CC-Lizenz gestellt und sind frei zum Download verfügbar. Zu den Prämissen bei dieser Kurserstellung gehörte eben diese Offenheit, definierte Sollbruchstellen, didaktische Kommentare, die erklären, welche alternativen Wege an bestimmten Stellen gegangen werden können, welche Lücken für Kontaktunterricht da sind und wie der ganze Kurs insgesamt in Kontaktunterricht eingebettet werden kann. Der erste Kurs, der solche Art zur Verfügung stellt, ist ein Kurs zu TC Boyles Tortilla Curtain. Ein zweiter ist im Moment im Entstehen. Die beiden Kurse sind Versuche, die eben aufgestellten Thesen in der Praxis, zumindest im Ansatz, umzusetzen. Sie stehen auf der Moodle-Plattform des LPM zum Download bereit. Ich wäre sehr, sehr erfreut, Rückmeldungen, Kritiken, eine fachliche Diskussion damit antreten zu können. Ich bin jederzeit ansprechbar in diese Richtung. Meine E-Mail-Adresse wird sowohl im Begleitblog nachzulesen sein, als auch jetzt zu hören sein. Ich freue mich über Kontakt unter uwe.klemm@googlemail.com. Schließen möchte ich mit einem weiteren Auszug aus Kurt Laßwitz, die Fernschule. Gegen Ende im Unterricht in der Fernschule gerät Frister die Unterrichtsführung etwas aus der Hand. Er folgt dem Vorschlag: Lassen Sie sie doch das Vorgetragene wiederholen. Frister wandte sich wieder zur Klasse. Nun wiederholen Sie. Er sah jetzt, wie alle Schüler auf ihre Phonographen drückten. In ungeregeltem Zusammenklange brausten die Worte an sein Ohr. Immer schneller brummte es. Er fühlte, wie ihm in diesem betäubenden Gewirr schwindlig wurde. Er stöhnte auf, griff nach seinem Kopf und auf einmal war es still. Und ganz still. Ach, die Hirnbinde, dachte er. Gewiss, ich bin zu ermüdet, da ist der Unterricht von selbst geschlossen. Ich bin ausgeschaltet. Da fuhr er plötzlich in die Höhe. Der Rahmen vor ihm war verschwunden. Seine alten Bücher standen wieder dort.